Im Matsch spielen. Schrift ist eine Möglichkeit, Informationen außerhalb des Gehirns abzulegen. Die Sumerer benutzten einen kleinen Stock, um Zeichen in Tafeln aus weichem Ton zu ritzen. Wer sie auf die Idee gebracht hat? Vielleicht Vögel, die ihre Spuren im Uferschlamm eines Flusses hinterlassen haben? Oder irgendein sumerisches Kind, das im Matsch gespielt hat? Wenn deine Eltern das nächste Mal schimpfen, weil du mit dreckigen Klamotten nach Hause kommst, kannst du ihnen sagen, dass das Spielen im Matsch so ziemlich das Sinnvollste war, was je ein Mensch getan hat. Anfangs hatten die Sumerer nur ein paar Zeichen für Zahlen und ein paar für Menschen, Tiere, Werkzeuge, Orte und Daten. Wenn sie eine Kombination dieser Zeichen in eine Tontafel ritzten, konnten sie sich immer daran erinnern, dass Person A 6 Ziegen besaß und Person B 10. Und dass Person C, dem Steuereintreiber, 100 Säcke Getreide gegeben hatte, während Person D schon seit 3 Jahren keine Steuern mehr gezahlt hatte und König Lugal Kindische Dudu insgesamt 300 Kornsäcke schuldete. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie die Sumerer Geschichtsbücher, Science-Fiction-Stories, Gedichte und philosophische Texte schreiben konnten, wenn sie nur Zeichen für Zahlen, Menschen, Ziegen und Getreide hatten. Ganz einfach. Gar nicht. Sie haben die Schrift nicht erfunden, um zu dichten. Sie haben sie erfunden, um sich daran zu erinnern, wer was besaß und wer wem was schuldete.